DJ Matrix und Feelma Bass. Anfang der 90er hatten sich neue Stile etabliert. Man denke nur an House, Techno und Hip-Hop. Elektro war eindeutig ins kommerzielle Hintertreffen geraten. Doch gerade in den USA gab es immer noch aktive Vertreter des Genres. Zum Beispiel Dynamics 2 aus Florida, die bis zum heutigen Tag auf ihrem eigenen Label veröffentlichen. Eins ihrer frühen Stücke zeigt die Verbindung von Hip-Hop, Elektro in den 90ern. Just Give the DJ a Break, ein Feuerwerk an Soundeffekten.